SWR 2 Radioart Hörspiel. Fontanes in vieler Hinsicht frei fabulierte Novelle Grete Minde von 1879 hat den Fall der Margarete Minde weithin berühmt gemacht. Peter Huchel, der mit seiner dramatischen Ballade fürs Radio 60 Jahre später den Stoff wieder aufgreift, hält sich enger an die inzwischen publizierten Prozessakten. Am 22. Juni 1939 erlebt sein Hörspiel Margarete Minde beim Reichssender Leipzig seine Ursendung. Es ist eines der wenigen Hörspiele, die der Lyriker Peter Huchel geschrieben hat. Damals war er noch freier Publizist. Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg er beim Ostberliner Rundfunk vom Dramaturgen zum künstlerischen Leiter auf. 1949 verließ er den Rundfunk und wurde Chefredakteur von Sinn und Form, der wichtigsten Literaturzeitschrift der DDR. Doch seine ideologienüberschreitende Verlegertätigkeit brachte Huchel in Konflikt mit dem sozialistischen Regime. Ein knappes Jahrzehnt lebte er fast völlig isoliert, ohne Arbeit, ohne Möglichkeiten der Veröffentlichung und permanent von der Stasi überwacht, in der Nähe von Potsdam, bis er Anfang der 70er Jahre endlich ausreisen durfte. Doch im süddeutschen Exil in Staufen bei Freiburg hat sich Peter Huchel, der tief in seiner märkischen Heimat verwurzelt war, bis zu seinem Tod nicht eingelebt. Er starb vor 25 Jahren. Der nach ihm benannte Lyrikpreis wird alljährlich zu Peter Huchels Geburtstag am 3. April vom SWR und dem Land Baden-Württemberg verliehen. Den Festakt können Sie morgen Abend um 21 Uhr auf SWR 2 verfolgen. Und jetzt hören Sie die Neuinszenierung von Peter Huchels Hörspiel Margarete Minde unter der Regie von Ulrich Gerhardt aus dem Jahr 1995. Margarete Minde. Hörspiel von Peter Huchel. Margarete begrüßt Tangermünde. Hört nur die Krähen, wie sie schreien und hadern. Der Abend legt sich in die Kiefern schon. Ist es noch weit? Sobald wir jenen Hügel dort am Wald erstiegen, sehen wir die goldenen Türme Tangermünds. So lohnt's euch Gott. Jetzt finde ich meinen Weg. Ihr wollt gen Wittenberg und seid weit ab schon von der Heeresstraße. Geht nicht allein. Verrufen ist die Tangermünder Heide. Die wendische Heide, Hexenheide, seht nur. Voll Ginster ist hier alles. Krüppelkiefern. Ein wüster Ort für allerlei Gesindel. Schön ist es hier. Der Kiefern dunkle Kronen, der gelbe Ginster und die Grillen wetzen, als schlügen sie an Glas. Geht nur, Schula, mir ist nicht bang. Zwei Monde zog ich mit Zigeunern einst, mit Kesselflickern, Gauklern, von Innsbruck wandernd bis gen Obernkirchen. Mein Gott. Auch damals ist mir nichts geschehen. Ich bringe euch noch ein Stück. Ich ginge gern allein. Denn dies hier ist der Weg, der mich aus allem Elend in die Heimat führt. Gott segne euch. Lebt wohl, Schula. Sie geht, als schritte sie im Traum dahin, seltsam. Und seltsam war auch alles, was sie sagte, seit ich sie heute an der Straße traf, mit einem Bündel nur, in fremder Tracht, wie eine Fahrende, die Kräuter sucht und in der Hand die Lebenslinie deutet. Die Eltern tot. Von Innsbruck kommend, seit mehr als einem Jahr schon unterwegs, umhergestoßen zwischen rohem Volk und auf der kalten Straße nur daheim, zieht sie gen Tangermünde nun, um hier ein reiches Erbe anzutreten. Seltsam. Ja, unergründlich ist der Menschen Schicksal. Doch in den Sternen kann man manches lesen. Die dumpfe Erde brütet Unheil nur, seit der Saturn dem Mars sich nähert. Herr, was für Zeiten! Mensch und Tiere zittern. Bricht dunkel über sie die Nacht herein. Tangermünde, dich zu grüßen steht vor dir dein ärmstes Kind. Sieh, auf schmerzenreichen Füßen lief es treu durch Nacht und Wind. Wie viel Straßen musst es gehen? Wie viel Schritt im Karrensand, bis es konnt dein Ufer sehen, bis es deine Tore fand? Kaiserstadt, auf goldenem Hügel, heilig noch mit Wall und Wehr, wie des Himmels reiner Spiegel glänzt du überm Wasser her. Ja, du glänzt wie Gottes Treue. Deiner Kirchen Pracht und Schein, deines Himmels ew'ge Bläue strahlst du mir ins Herz hinein. Nimm mich auf in deinen Mauern, Tangermünde, stark und groß. Lass mich nicht im Elend kauern, mach mich reich und kummerlos. O schöner Fluss, voll Abendtau ist alles. Die Reuse glänzt im Schilf, die Fische springen. Nun stößt der Kahn vom anderen Ufer ab. Der Fährmann winkt, sein Ruder rauscht im Wasser. Das alles sah ich schon im Traum. Und mit den Augen meines Vaters schauend, wenn nachts am Feuer er von Tangermünde sprach. Oft hat er auf des Wagens Plache mir mit schwarz verkohltem Holz die Stadt gezeichnet. Die Mauern, Häuser, Türme und das Tor. Verdammter Schlamm. Verdammter Schlick und Modder. Was schimpft ihr so? Wollt ihr das Wasser schlagen? Der Teufel ziehe diese Fähre schneller. Da, nimm die Stange und schlag selber ab. Ich bin ein alter Mann mit müden Knochen. Ich schlage gern. Gebt her. Das klare Wasser. Im Sand dort unten schimmert es wie Silber. Spring doch hinab und hol dir alles Silber mit deinem Tuch, wie es Zigeuner tragen. Tauch doch durchs grüne und durchs faule Wasser. Nachts späht es Schlamm und tote Fische aus, seit dort in Tangermünd das Pack regiert. Verachtet ihr die Menschen dieser Stadt? Was kümmert mich die Brut dort drüben? Die Fähre ist mein Weib, mein Sohn, der Hecht, der nachts im Wasser raubt. Mit kühlem Haar winkt mir die Alge aus dem Fluss. Ich nenne sie Tochter, wenn mein Ruder sie berührt. Komm, kühle Tochter, lass das Haar dir kämmen. Komm, kleiner Sohn, ich füttere dich mit Fischen. Mir wäre wohler, wäre ich erst bei euch. Pfui Teufel, dieses Leben hier im Licht, wo Krähen hadern. Möwen kreischen. Hört auf! Ihr wohnt schon lange hier am Fluss? Seit mehr als 40 Jahren sitze ich hier am Schilf und knüpfe Reusen noch mit gichtigen Fingern und schlage mich herum mit Wind und Hagel. Nachts schlafe ich auf der schwarzen Fähre hier. Dann plagt es mich, das wirre fremde Leben. Dann spüre ich ein Grauen, ahne ich's voraus. Was starrt ihr so? Das Feuer dort. Beim Himmel, nirgends kann ich Feuer sehen. Noch niemals sah ich solche Abendglut. Wie Feuer liegt es über allen Dächern. Die Abendglocken. Heilig grüßt die Stadt. Die Glocken läuten. Und sie wissen viel. Grete in Tangermünde. Der Goldschmied sprach heute Mittag wieder vor. Er will sein Geld. will nicht mehr länger warten. So lass mich doch in Ruhe essen. Den Wein. Was sagtest du? Wie teuer ist der Schmuck? Wie teuer, fragte ich. Nur 80 Gulden. Nur 80 Gulden, als wäre das kein Geld. Als könnte ich Gulden aus der Erde kratzen. Es ist nicht viel für eine schöne Arbeit. Für dich und deine Töchter ist es gar nichts. Lebt ihr denn nur in Wolken weißen Puders, in Seide und in Spitzen eingewickelt und habt im blöden Kopf nur Schmuck und Kleider? Da klirrt's und funkelt's, Ketten, Ringe, Spangen. Mir aber brennt es unter allen Nägeln. Mein ganzes Geld liegt in Geschäften fest. Zum Henker auch. Du schickst den Schmuck zurück. Den Schmuck zurück? Die ganze Stadt wird lachen. Sollen deine Töchter gehen wie Bettelweiber? Gnädiger Herr. Was gibt's? Man wünscht, euch noch zu sprechen. Man wünscht? Wer denn? So sag ich, bin ich da. Ein junges Weib schaut aus wie eine Fahrende. Jagt die Person zum Teufel. Ja, gnädiger Herr. Und sperr das Tor gut ab. Ja, gnädige Frau. Nachts kriecht es aus den Löchern. Diebsgesindel. Was immer frecher wird, ganz Tangermünd, ist wie ein Kehrichthaufen. Drin wühlen die Ratten. Es pfeift und huscht aus jedem dunklen Tor. Habt ihr im Rat nicht Macht, die Stadt zu säubern? Säß ich allein im Rat, die Stadt wär sauber. Gnädiger Herr. Was willst du denn schon wieder? Sie hockt im Hof auf ihrem Bündel jetzt. Sie sagt, sie wäre hier zu Hause. Was? Ja, bist du toll? Und was hast du gesagt? Ich hab gelacht, Herr. Doch sie blieb dabei. Hol sie herein. Ich will das Maul ihr stopfen. Du stürzt dich noch in Liebesabenteuer. Begrüß ich meinen Oheim? Was sagt das Weib? Heinrich von Minde, Ratsherrn dieser Stadt? Heinrich von Minde bin ich. Ratsherr auch. Doch wer bist du? Was suchst du hier im Haus? Ich überbringe euch die Grüße meines Vaters, der euer Bruder war. Er bittet euch, mir Schutz in Tangermünde zu gewähren. Bei allen Himmeln, habe ich recht gehört? Habe ich getrunken? Verruchter Zauber! Was dort in Lumpen steht, das nennt mich Oheim? Das will die Tochter meines Bruders sein? Peter von Minde, Weib, der war mein Bruder. Der ist seit 30 Jahren schon verschollen. Fremd wie ich bin und arm und bettelhaft, verstehe ich gut, dass ihr voll Misstrauen seid. Und dennoch bitte ich euch, mir doch zu glauben. Willkommen! Hoch willkommen, meine Nichte! Hier einen Heller, fang ihn auf, du Elster! Denn deine Rolle hast du gut gespielt. Nun aber pack dich und hinaus. Hinaus! Hier ein Papier. Und das bestätigt alles. Was, ein Papier? Sie holt's aus ihrem Bündel. Zeig her. Was soll das? Diese Niedertracht. Du Gaunerin, betrügerisches Weib. Wer hat dir diesen Zettel hier gefälscht? Ihr lest das Testament doch meines Vaters. Ich bin Patrizierkind, so gut wie ihr. Rechtmäßige Erbin, eine Minde. Hör doch. Und Enkelin des Tangermünder Stadtvogts. Es wär zum Lachen. Wär was Wahres dran. Wart, eins ums andere. Noch fehlt deine Mutter. Aus dem Papier erseh ich nur, dass sie aus Innsbruck stammt. Genügt das nicht? Das soll genügen. Wer war denn deine Mutter? Wer, frag ich dich. Wer wird dich jeder fragen? Ein Weib im Tross verwilderter Soldaten? Das mitlief, wie es solche Weiber tun? Denn dass sie meines Bruders Eheweib auch war, geht keineswegs ganz deutlich hier hervor. Obwohl dein Vater sie sein Weib nennt. Sein Weib, was heißt das schon? Pfui Teufel doch, sein Hurenweib, Soldatenweib im Stroh. Beschimpft nicht eine tote Mutter. Ja, wäre sie sein Eheweib gewesen. Bei Gott, sie war's. Das sagst du so. Beweis es doch. Zeig mir den Trauschein. Der fehlt natürlich. Mein Vater war Soldat im kaiserlichen Heer und meine Mutter lernte er in Innsbruck kennen, wo er sich auch mit ihr vermählte, als seine Truppe dort Quartier bezog. Wo ist der Trauschein? Wird der Richter fragen. Ob du die Tochter meines Bruders bist, ein Bastard oder Kind von Kesselflickern, das wird allein der Hohe Rat entscheiden. Ich scheue sein Urteil nicht. Er soll entscheiden. Soll diesen Fetzen er für Wahrheit nehmen? Nicht gültig, das Papier? O großer Gott, es kann nicht sein, denn meine Mutter gab es mir als letztes Pfand, bevor sie starb. Und nun soll das Papier nicht gültig sein? Seht doch, mein Vater hat es unterschrieben mit seinem Namen. Hier, das Siegel. Es wird nicht gültiger durch einen roten Klecks. So sagt mir doch, was ich jetzt tun soll. Ich weiß nicht ein noch aus, wenn ihr mir Rat versagt. Seid ihr nicht Ratsherr selber hier in Tangermünde, kundig des Gesetzes? Ist es nicht leicht für euch, für mich zu zeugen? Für dich zu zeugen? Bist du toll? Ihr glaubt mir nicht? Was soll ich glauben, Teufel? Bei allem, was dem Menschen heilig ist, ich schwöre euch, bei meinem toten Vater, bei diesem Testament hier, das er schrieb. Du hungriges, du freches Lügenmaul. Willst du ein Erbe dir erschleichen? So geh, vor eine andere Tür. Jetzt pack dich! Raus! Erst das Papier. Ich will euch alles jetzt beweisen. Ich gehe zum Hohen Rat damit. Du reißt das Testament aus meiner Hand, als wäre das Ding doch 20 Gulden wert. Was, 20 Gulden? Mehr als 1000 Gulden. Ein Teil des Hauses, das ihr hier bewohnt. 9 Scheunen und 3 Hufen Land. Und Korn und Tuch und Leinen und Gerät und Gold und Silber und Geschirr aus Zinn ist dies Papier in meinen Händen wert. Bleib noch. Nein, jetzt zum Tangermünder Rat. Wenn du dir schaden willst, so geh zum Rat, auch ohne mich. Jetzt hat der Spaß ein End. Zum Teufel geh. Was kümmert's mich? Geh, geh. Ich selber sitz im Rat. Vergiss das nicht. Du bist im Rat auf mich auch angewiesen. Ja, wollt ihr mir denn helfen? Mein ganzes Ansehen wollte ich in die Waage werfen, meine Macht. Für mich? Warum? Wie soll ich das verstehen? Weil's schimpflich wäre, dir nicht beizustehen, bist wirklich meines Bruders Tochter, du. Du musst verstehen, dass ich voll Argwohn war. Ich hab das Minsche Erbe zu verwalten. Und du erscheinst. Nicht hier daheim, nicht dort. Ein Kind der Straße, staubig, ohne Schuh und forderst ohne Maß und ohne Recht. Ihr glaubt jetzt, dass ich eure Nichte bin? Selbst ohne jeden Anschein eines Rechts könnt es doch sein, dass du die Wahrheit sagst. Nicht will ich einst, wenn mich die Schatten rufen, in Schuld vor meinem toten Bruder stehen, als einer, der sein Kind ins Elend stieß. Verzeiht, es tut mir weh, dass ich euch kränkte. Nichts überstürzen lass uns heut. Der Rat soll morgen alles gründlich überprüfen. Heute Nacht bist du mein Gast. Du schläfst im Haus. Verfluchter Fuß, der über meine Schwelle kam. Der Hölle Rachen spie das Weib mir aus. Der Hohe Rat von Tangermünde wird das Recht ihr nicht verweigern können. Zeigt sie das Testament dort morgen vor. Wenn ich's noch hätte, das Erbe meines Bruders, wär's halb so schlimm, das Erbe ist vergeudet. Das Leben hier, das wir seit Jahren führen, der Plunder, der aus allen Ecken stiert und den die Motten bald bewohnen sollen. Das Land, das ihr gehört, ist längst verkauft, das Geld ist fort, die Scheunen sind verpfändet. Verhaften wird man mich und ehrlos machen. In beide Backen mir das Mahl einsengen. Schon glüht der Henker seine Eisen rot. Ganz Tangermünd wird bald ein Schauspiel sehen. Gretes erste Nacht in Tangermünde. Was für ein herrliches Gemach. Ich soll dich schlafen bringen. Bleib nicht stehen. Was für ein prächtig Bett aus Eichenholz. Darüber auf gebeizten Säulen ein Himmelszelt. Ein ganzer Himmel goldbestickter Seide. Ob ich wohl jemals schlaf in solchem Bett? Du siehst mir nicht so aus. Nun komm. Wohin? Hinauf die Stiege in die Bodenkammer. Dort hast du einen anderen Himmel und kannst ganz ohne Alpdruck auf dem Strohsack schlafen. Die goldenen Bilder hier. Ahnenbilder, starr nicht die Toten an, das bringt nur Unheil. Was gaffst du lang? Mir brennt die Kerze ab. So, hier, dort steht dein Bett, hier eine Kerz. Klopf dir das Lager weich, das Stroh ist alt. Ein Eimer. Drin kannst du waschen dich. Gute Nacht. Oh Gott, wie mürrisch war auch diese Alte. Ein Findelkind, eins, das man auf die Schwelle heimlich legt und schreien lässt, bis man es findet, hat's besser wohl als ich in diesem Haus, in dem mein Oheim wohnt. Ich will jetzt schlafen. Warum ist mein Herz beklommen? Warum wach ich hier im Zimmer, da die stillen Stunden kommen bei der Kerze weißem Schimmer? Ist es, weil aus alten Rahmen blickten auf mich Ahnenbilder? Strenge Herren, fremde Damen, goldgemalte Wappenschilder. Oh, die langen Abendstunden. Einsam steigt der weiße Mond. Nur ein Käuzchen klagt im Turme. Schweigen sonst im Hause wohnt. Raschelt Efeu am Gemäuer? Schatten treiben hinterm Fenster. Selbst das Käuzchen klagt jetzt scheuer. Überall spür ich Gespenster. Pochend wird die Brust mir enge, längst verstorbene Stimmen flüstern. Soll ich fliehen durch Tür und Gänge, weil die grauen Mauern düstern? Schlaflos wälz ich mich herum. Heiß ist es. Ich muss ersticken. Und die Nacht hockt groß und stumm. Nur der Domuhr fernes Ticken. Soll ich Stund um Stunde zählen? Knisternd flackt die Kerze aus. Gott, streu Balsam allen Seelen und beschirm mein Vaterhaus. Das lebt und atmet wie ein junges Tier, das mich zerreißt, wehr ich mich nicht. So stirb und wandere in die bleiche Ewigkeit, du Bettelweib. Dort hol im Moder dir dein Erbe. Es ist nicht mein Geschäft zu morden, nein. Wo ist das Bündel? Das Papier? Zum Teufel, was zittern meine Hände so? Da. Ich hab's. Nun, fort. Oh, dieser alte Aberglauben. An eines Testamentes Unverletzlichkeit. Erbärmlich eines Toten letzter Wunsch. Wenn er in falsche Hand gerät. Ein Stück Papier, beschrieben, doch so leicht wie Wind. Verweht noch leichter, wenn es Asche wird. Und wiegt doch 1000 goldene Gulden schwer. Kommt heil es in die rechte Hand zurück. Die Kerze her. Brenn an, verdammter Fetzen. Es brennt. Und ist nicht nur ein Fetzen Schrift, was qualmend brennt in meiner Hand. Du schläfst dort oben. Und es brennt dein ganzes Erbe. Die Flamme leckt am Pergament und frisst dein Gold, dein Zinn, dein Silber. Es brennt das Haus, das dir gehört. 9 Scheunen brennen hinterm Tor. Was schreist du nicht? Drückt dich kein Alp? Sucht heimlich nicht ein böser Traum? Für dich brennt Tangermünde ab. Versinkt die Welt in Rauch und Feuer. Ja. Wühl nur in der Asche, dir die Finger wund. Am glimmenden Gebälk versenk dein Haar. Du gräbst und gräbst und nichts als Schutt und Scherb. Grete vor dem Hohen Rat. Die Sitzung ist eröffnet. Was für ein Vorfall ließ den Rat zusammentreten? Kein Vorfall von besonderem Gewicht und dennoch ärgerlich genug. Ich bitte ums Wort. Heinrich von Minde spricht. Erlauchte Herrn vom Tangermünder Rat. Ihr alle wisst, mein heißgeliebter Bruder ist über 30 Jahre nun verschollen. Er war ein Abenteurer, ein Soldat. Sein ruheloses Blut trieb ihn umher und nichts band ihn an seine Heimat fest. Wer weiß, wo seine arme Asche ruht. Nun denkt euch, gestern Nacht, es schlägt gerade 12, ich sitz noch wach bei später Lampe docht und schreib und rechne meine Bücher durch. Da pocht, ja, drämmert es an meinem Tor. Ein Weib steht draußen, sehr verworrenen Sinns, mit einem Bündel nach Zigeunerart und schreit, sie wäre meines Bruders Kind. Und heult und greint noch, als sie ist, im Haus, mir alle Ohren voll vom Mintschen Erbe. Wie stützt sie ihren Anspruch auf das Erbe? Sie zeigte mir ein kleines Warzenmal am rechten Oberarm und sagte dann, sie wäre eine Minde meines Bruders Tochter. Das ist doch nur ein Scherz von euch. Scherz oder Ernst? Durch nichts konnte sie beweisen, dass sie die Tochter meines Bruders ist. Nicht ein Papier, ein einziges, ein Schriftstück, Testament, geschweige einen Taufschein, nichts. Gar nichts als Schreie, wilde Augen, Tränen. Die Mutter? Natürlich tot. Ein Waisenkind. Dies armen Märchen macht sich immer gut. Der Jammer greift ans Herz, die Tränen fließen. Ich Narr ließ mich erweichen, nahm sie auf. Der Dank von diesem Kesselflickerweib? Heut Morgen speit sie bös mir ins Gesicht, rückt raus das Erbe oder euer Haus brennt ab. Zum Henker, doch so jagt sie doch davon! Ich bin dafür, die so Bescholtene erst anzuhören und dann den Spruch zu fällen. Nun beim lebendigen Gott, ich hol sie rein. Sie steht schon vor der Tür mit ihrem Bündel. Erlauchter Rat. Du brauchst hier nicht zu knien. Steh auf. Bring deine Bitte vor. Zur Sache. Fass dich kurz und lüge nicht. Mein Oheim wird von allem euch schon unterrichtet haben. Item, du forderst hier das Mintsche Erbe. So weist dich aus. Hast du ein Dokument? Ein Testament, ihr Herrn. Ein Testament? Ja, wusstet ihr davon, Heinrich von Minde? Hab ich ihr Lumpenbündel denn durchsucht? Wer weiß, was für ein Plunder drinnen steckt? Allmächtiger, es kann nicht sein. Passt auf, ihr Herren, jetzt beginnt der tolle Schwindel. Sie hält den Rat für eine Narrenbühne und gaukelt uns was vor. Was suchst du noch? Wo ist das Testament? Oh, großer Gott. Hier war's, nein. Hier. Geduldet euch, ihr Herren. Ich bitte euch gleich. Ich kann's nicht finden. Unmöglich, dass ich es verlor. Ich lüge nicht. Mach uns nichts vor, sonst schließe ich die Sitzung und weise deine Forderungen ab. O Himmel, ich beschwöre euch zu bezeugen, dass ihr das Testament gesehen habt. Hol's doch, der Kuckuck. Jetzt wird's mir zu toll. Sie dreht den ganzen Spieß um. Ich soll bluten. Was für ein Testament zum Teufel denn? Zeig das Papier. Dann habe ich's gesehen. Ja, träum ich denn? Hab ich denn recht gehört? Gerechter Gott, kann denn ein Mensch so lügen? In eurer Hand war doch das Testament. Ihr selber habt es Punkt für Punkt geprüft. Jetzt sind schon ihre Lügen reinster Wahnsinn. O Niedertracht, ihr lügt. Was du hier lügst, das geht auf keine Haut. Du Lügenmaul. Verleugnet ihr denn alles? Hier wird Verrat gesponnen. Ihr habt das Testament gestohlen. Zur Sache, zur Sache. Mein Recht? Halt du den Mund. Nehmt ihr mich so? Und ich soll schweigen? Wohnt denn noch Recht im Tangermünder Rat? Seid unbekümmert. Hier wird Recht gesprochen. Du zügle deine Zunge. Ratsherr Heinrich von Minde ist kein Dieb, du hergelaufene Du. Mit welcher Stirn wagst du zu schimpfen? Denn wer bist du? Weiß dich jetzt endlich aus. So glaubt mir doch. Leg dich aufs Bitten nicht. Ja, prüft sie nur auf Herz und Nieren. Stichhaltige Beweise, Zeugen, ein Papier kann sie nicht bringen. So schließt die Sitzung. Ich schließe... Ich protestiere. Warum, Helmreich? Ich darf als Ratsherr wohl noch Fragen stellen. Zum Henker ja. Fragt, was ihr wollt. Vertut die Zeit mit unnützem Geschwätz, Geplärr. So lasst mich doch zu Worte kommen. Hört zu. Ja, gnädiger Herr. Was hat dein Vater dir vermacht? Was stand im Testament? Zähl es genau uns auf. Ein Teil des Münchenhauses. Ja. Und weiter? 9 Scheunen hinterm Tor, 3 Hufen Land, 400 Gulden, Zinn und Silber. Soweit ich in die Erbschaft Einblick habe, stimmt alles haargenau. Nun frage ich euch, Heinrich von Minde, woher soll sie dies wissen? O kluger Helmreich, ihr seid doch gelehrt. Erzeugt es sie von einem Fahrenden, von einem Kesselflicker oder Gaukler, der meinen Bruder und sein Schicksal kannte und alle Einzelheiten hat erlauscht. Jetzt schickt er seine Brut gen Tangermünd und hofft hier, einen fetten Fang zu machen. Könnt ihr beeiden, dass ihr nie das Testament gesehen habt? Was? Seid ihr toll? Ja, wollt ihr mich denn hier für einen Schurken nehmen? Ich muss darauf bestehen, dass ihr es beeidet. Ich will's beschwören. Schwört nicht! Wollt ihr vor Gott als Lügner stehen? Verflucht sei meine Zunge, wenn ich lüge. Die Hand, zum Schwur erhoben, soll verdorren, soll räudig werden, soll der Brand zerfressen. Schwör ich jetzt falsch. Ich schwör's bei Gott und ruf ihn an, den heiligen Eid zu hören. Niemals habe ich das Testament gesehen. Oh Himmel, ist das noch ein Mensch? Der Eid genügt, die Forderung ist abgewiesen. Die Sitzung ist geschlossen. Kommt, ihr Herr. Vergönnt ein Wort mir noch. Oh, hört mich an. Auf meinen Knien flehe ich. Was willst du noch? O gnädiger Herr von Helmreich. Auch ich kann eure Sache nicht mehr unterstützen. Und hängt an meinem Erbe auch ein Fluch. Euch soll er treffen. In den Abgrund schleudern. Zerschmettern an der Hölle Fels. Tonnis Mailan. Denkst du, ich sauf das Wasser wie das liebe Vieh? Du Schwadenhals, halt mich doch zechfrei, dann erzähle ich alles. Wirt, noch zwei Kannen. Wird gerade angestochen. Kuhschwanz, so heißet hier das Bier in Tangermünd. Möchte ein Brunnenkuhschwanz saufen. Wer zahlt die beiden Kannen? Der Scholar zahlt alles. Ah, Flöss in der Elb, doch Kuhschwanz, hier seh's besser aus. Erzählt. Seit Wochen also lungert sie in Tangermünd herum und alles lacht und schreit, Patrizierkind. Ja. Tag schläft sie wohl im Dom, dort nistet ja viel obdachloses Weibsgesindel. Die Betstühl sind schön duster und es schnarcht sich gut, wenn man die Hände beifaltet. Zwar heißt's, die Knie seien ja wund vom vielen Beten schon. Nachts kriegt sie ihre Bettelsuppe im Spital, dafür muss sie die Wäsche in der Elbe spülen. Jetzt aber hält sie Tonnis Mailan aus, ein Landsknecht, und der spielt sich auf in seinem Koller, mit gefransten Wams, in seinen bunten Pluderhosen und mit seinem Feuerrohr. Ein Junker für Fressen und für Saufen. Er teilt mit ihr, was er... Nun, du verstehst. Was? Man munkelt... Was munkelt man? Nun, dass Tonnis sich die langen Finger in anderer Leute Tasche wärmt. Und Grete? Sie ist kaum Pflück und ein scheues Wasserhuhn, doch schleicht sie schon der Ältest in den Taubenschlag. Und hier in diesem Keller treffen Sie sich manchmal? Seit einer Woche, fast jeden Abend. Dort kommen Sie. Willst du die Nuss gleich knacken? Nein, lass uns still in unserer Ecke sitzen. Hey, Wirt. Ja, Tonnis? Gib deine Kanne frisches Bier und für das Fräulein hier ein Gläslein Wein vom Besten. Was habt ihr heute nur, ihr seid so still. Schön seid ihr wieder, wie der junge Morgen. Heute hat der Rat noch einmal meine Sache durchgesprochen. Und euch abgewiesen. Ich saß euch gleich an, Fräulein Margarete. Der Rat, der hohe Rat, ist Schinderpack. Ja, was begehrt ihr denn? Nur euer Recht, Gerechtigkeit. Und diese Hunde weisen euch noch ab und ihr müsst betteln gehen, Spießruten laufen hier in Tangermünd. Ich hab Geduld. Oh, eine Lammsgeduld. Verzeiht, nicht kränken will ich euch, doch sagt, habe ich nicht recht. Ihr seid ein Lamm hier unter lauter Wölfen. O glaubt mir doch, ein Unrecht lang erdulden müssen ist wie ein Schlangenbiss. Man stirbt daran. Ich kann's nicht ändern. Ich wüsste ein Mittel gegen allen Jammer. So sagt es mir. Ihr seid kein Mann und könnt vor Männer treten und dort fordern. Ihr seid ein Weib und Tränen rühren nicht. Zum Teufel alles sehe anders aus, hätt Vollmacht ich für euch hier einzutreten. Wie meint ihr das? Bei Gott, merkt ihr denn nichts? Seit vielen Wochen, Margarete, bin ich wie umgewandelt, wie verhext. Ich muss euch folgen wie ein treuer Hund. Ich liebe euch. Ich möchte euch beschirmen. Ich meine es redlich. Sagt ein Wort, ein einziges. Vertraut auf mich. Sagt ja und ich hole euch die Mitgift rasch herbei. Die Mitgift? Ja, euer Erbe auch. Ihr wollt zum Rat? Nein, diesen Umweg will ich mir ersparen. Ich steige gleich ins Menschenhaus hinein. Beim Himmel, tut das nicht. Euch wird nur Ärger. Ihr kennt nicht meinen Oheim. Ich kenne ihn gut, den Schuft, und weiß ihn zu behandeln. Wer hat euch ausgeplündert und geprellt? Wer stahl euch euer Testament? Soll ich euch leiden lassen? Geht nicht, ich bitte euch. So hindert mich doch nicht, euch beizustehen. O Gott, er geht. Sein Herz kennt keine Furcht. Kennt ihr mich noch? Ihr, Merten? Der Scholar! Wo kommt ihr her? Begleitet mich ein Stück. Seit gestern bin ich hier. Ich musste euch sehen. Nicht länger hielt es mich in Wittenberg. Ihr wisst schon alles? Ich will euch helfen. Gott lohne es euch, doch wird mir schon geholfen. Ich komme nicht zu spät. Ich muss euch warnen. Ich weiß nicht, was ihr meint. Vor Mailan. Warum? Sein Ruf ist so, dass man ihn fürchten sollte. Kein Wort. Beschimpft nicht Tonny Smailan. Wer kam und hob mich aus dem Elend auf? Wär das der Dank, den ich ihm schulde? So hört. Wer seid ihr denn? Was wollt ihr denn? Lasst mich allein. Ihr seid nur eifersüchtig. Mögt ihr doch denken, was ihr wollt. Ich warn euch nicht umsonst. Geht. Geht. Ihr wollt ihr ins Verderben taumeln. Nur zu. Was bin ich denn in Tangermünd? Soll ich hier betteln gehen? Wer stieß mich ins Verderben? Wer? Lasst mich! Tonnies erpresst Heinrich von Minde. Ich kenne die Straße gut. Dort steht das Haus. Er macht nicht auf. Was gilt die Wette? Schreit nur und lärmt und macht die Nacht gespenstig. Es kommt drauf an, wie wir es beginnen. Zum Henker. Was gibt's? Liegt auf der Straße nicht ein Stein herum? Ein schöner Pfündiger mit scharfen Ecken? Hier ist solch Stein. Passt auf, ich gebe das Signal. Dann schreit aus seinem Maul, wie es befohlen, und lasst im Mondlicht eure Messer glänzen. Das war ein Wurf. Die Scheibe ist zum Teufel. Und schreit aus allen Kehlen. Der Madensack steht schon am Fenster. Im Hemd. Schreit, schreit! Heinrich von Minde, rück das Erbe raus. Die Hufen Land, die Scheunen und das Haus. Heinrich von Minde, Heinrich von Minde, rück das Erbe raus. Das Erbe die Hufen Land, die Hufen Land, Scheunen, die Scheunen und das Haus. Und das Heinrich von Minde, Heinrich von Minde. Was schreit ihr, Lumpen? Das Erbe raus. Das Erbe die Hufen das Land, die Hufen Land, die Scheunen. Verzeiht, erlauchter Rat. Es ist Polterabend. Ich will euch nicht lang stören im Schlummer. Ich weiß, was sich geziemt. Es ist schon Nacht und ihr steht da im Hemd und friert. Verfluchter Hund! Erlaubt, ich bin der Freier eurer Nichte und stell mich vor, um euch die Hand zu drücken. So macht doch auf und holt den Schlüssel jetzt. Hegt ihr denn Furcht, dass euch mein Händedruck die Finger quetscht, mit denen ihr den Eid vor Gott so schön bekräftigt habt? Du Lump! Wer bist du denn? Ah, Tonny Smailan. Fürwahr, ein sauberes Paar hat sich gefunden. Du Hurenkerl, du heirat doch im Stadtbusch. Hebt mich hinauf, ich steige ins Fenster ein. Auf meine Schulter. Los, ich helfe nach. So, da wäre ich oben schon. Pack dich, hinaus. Verzeiht, macht kein Gesicht wie Pökelfleisch. Kaut ihr an einem sauren Apfel, Oheim? Bist du ganz toll geworden, ich, dein Oheim? So darf ich euch in aller Liebe nennen, denn eure Nichte führe ich zum Altar. Verwandt sind längst schon unsere Seelen. Du Narr! Nun, ihr seid Ratsherr und ich Straßenräuber. Lasst nur, in Tangermünd ist es dasselbe. Der kleine Unterschied, dass ihr das Fell nach innen tragen müsst und ich nach außen, soll keineswegs uns hindern, Freund zu sein. Ihr steht noch Wein. Stoßt an mit mir. Ihr wollt nicht. Dann auf euer Wohl allein. Der Trunk war gut, ich schätze mal, Vasier. Ein Fässchen davon hole ich morgen Nacht. Wollt ihr hier plündern? Nur die Mitgift holen. Denkt ihr, ich hätte es nötig, hier zu plündern? Das halbe Haus gehört ja meiner Frau. Wo ist das Testament? Habt ihr es verlegt? Ich hab den blöden Fetzen nicht. Nicht mehr, vergasset ihr zu sagen. Nun, ihr habt's vernichtet. Gut, ich schreibe mir ein neues. Mit meinem Messer ritze ich es in die Pfosten des Münchenhauses. Denkt an Tonny Smailan. Die Mitgift will ich holen. Was suchst du dort? Hier, dieses Kästchen, wohl aus Elfenbein. Ich glaube, das würde meiner Braut gefallen. Ei, diese Kanne. Und dann das schöne Zeug aus Silber. Die Perlen scheinen echt zu sein. Verzeiht, ich nehme auch gleich das seidene Deckchen mit, dann kann ich alles leichter tragen. Der Hund. Hey, ihr da draußen! Tonnes, was ist? Fangt das Bündel auf, so beugt mir aber nicht die Kanne. Draus will ich bei der Hochzeit trinken. Wirf runter! Bei Trockenbrot und Wasser kann man wohl kaum Hochzeit feiern. Gebt mir 100 Gulden. Was? 100 Gulden? Ja, als erste Mitgift. Wenn es euch beliebt, so zahlt sie gleich mehr aus. Sonst müssten meine Freunde helfen. Ihr seht, sie lauern draußen in der Nacht und wollen mit ihren Messern gerne ein kleines Loch in euren prall gefüllten Geldsack schneiden, falls ihr die Öffnung nicht gleich finden solltet. Woher soll ich die 100 Gulden nehmen? Sucht, sucht. Gestohlenes Erbe klimpert gut. Da hängt viel Segen dran. Ihr wühlt im Gold bis an die Ellenbogen. Los, beeilt euch. Ich gebe sie gern. Hier ist ein Sack voll Gulden. Ich wusste es ja, ihr habt ein gutes Herz. Lebt wohl, mein Oheim. Morgen komme ich wieder und übermorgen auch zur selben Stunde. Bis eure Nichte ist. Hey, ihr da draußen! Tonnes, kommst du? Du bist so mager über deinen Rippen, dass du mir eine gute Leiter bist. Ja, lacht ihr Hunde. Ihr sollt winseln bald. Die 100 Gulden waren ein süßes Gift, wie man es Ratten vor die Schnauze legt. Mailan hat mich erpresst, ich gehe zum Rat. Ich wünsche euch eine gute Hochzeitsfeier. Die Hochzeit. Ein Hoch dem Hochzeitspaar! Hoch! Hoch! Nun ausgetrunken und die Gläser an die Wand. Das sind wir Tonnies mal anschuldig. Ja, sauft, Gesellen, füllt euch die Schläuche. Ich halte euch alle zechfrei heute. Das säuft am Fass wie Pferde an der Schwemme. Habt meinen Spaß. Sind treue Herzgesellen, sie stehen mir bei. Komm, Tonnies, lass uns gehen. Ich möchte nicht bleiben. Ist Mitternacht. Bleib und trink Wein, das macht dich fröhlich. Willst du mir alle Launen verderben? Es ist Hochzeit heut und du bist mein. Hey, Wirt, roll noch ein Tönnlein rein. Wer zahlt mir alles? Die Becher, Krüge und Karaffen. Wollt ihr mit Scherben mir bezahlen? Heinrich von Minde wird dir alles zahlen, du Narr. Hab keine Angst. Hier, 20 Gulden, nun eil. Hallo, Scholar, fang keine Grillen, sing was. Der Satan späht um Mitternacht nach seinen Seelen aus. Er findet ein Feuer angefacht und uns beim Hochzeitsschmaus. Da macht er seinen Buckel krumm und fährt zur Hölle bös und dumm. Hier in Tangermünd weht ein Galgenwind, hüt dich, Kesselflickerkind. Der Henker schärft umsonst das Beil und wartet am Schafott. Am Galgenberg tanzt leer das Seil, ein Pferdeseil hühott. Die Raben flattern schwarz herum, den Galgen schlägt der Regen um. Hier in Tangermünd weht ein Galgenwind, hüte dich, Patrizierkind. Im Namen der Stadt Tangermünde, im Namen des Hohen Rats und der Obrigkeit. Die Pest auf den Hohen Rat. Wir erklären Tonnies Mailan, sein Weib und seine Diebsgesellen in Acht und Bann. Was? Vogelfrei? Kraft welchen Rechts geht ihr hier vor? Meineidig ist der Tangermünder Rat. Los, verhaftet die Straßenräuber. Sie haben einen Ratsherrn unter Drohung ausgeplündert. Wollt ihr mit nackter Hand ins Feuer hauen, so kommt. Lebendig sollt ihr uns nicht haben. Die Kerle ziehen scharf vom Leder. Ran! Feiges Gesindel! Drei gegen einen! Hundsvetter! Deck dort die Tür, Scholar! Geht er hinaus! Fort! Fort! Auf der Gard. Bohlsdorfer Scheune. Teufel, diese Bleibe. Der Wind fegt die verfaulten Sparren weg. Nicht mal eine Schütte trocken, heu zum Schlafen. Mach dir im nassen Laub ein Loch und roll dich ein, du Hund. Ich will jetzt schlafen. Ich wollte wie ein Pferd das Herz der Brot zermalmen. Verdammt, der Hungergard. Sollen wir die kahle Scheune ausplündern? Warum nur, rief uns Tony Smilan her? Nun, hier erwartet er sein Weib, das betteln ging. Vielleicht zigeunert sie im Wald mit Märten. Der streift ja Tag und Nacht um Tonys Lager. Halt's Maul, mir tut sie leid. Ein Jammer ist's. Manch Unkraut hat betäubenden Geruch. Du bist verliebt in ihren braunen Hals, glaub mir, der Henker ist das auch. Horch, sie kommt. Wo ist denn Tonys? Er hockt am Feuer noch und dreht aus Flachs und alten Stricken Lunden. Hey, bist du da? Ich warte die Nächte hier am Feuer. Was treibst du dich herum? Wärst du Soldat, wie du es mir vorgelogen, hätte ich's nicht nötig, mich herumzutreiben. Wie kalt es ist. Setz dich ans Feuer hin. Ich war Soldat, es fehlt der Krieg. Dann hätte ich Sold und müsste auf die Gard nicht ziehen. Was machst du da? Ich drehe aus Pech und werk mir Lunden. Wer bist du nur? Oft habe ich Angst vor dir. Ein Wesen aus gemeinem Staub gemacht. Durch Gottes Gnade nur ein Straßenräuber. Gott, der mich so erschuf, soll seinen Spaß an Tony Smilan haben. Und wer bin ich? Du bist mein Weib. Wo warst du denn so lang? In Tangermünd. Was? Bei meinem Oheim, ja. In seinem Haus? Was hat der Hund gesagt? Mit seinen Füßen stieß er mich zur Tür hinaus. Ich lag vor ihm, auf meinen Knien, und flehte sein Erbarmen an und bettelte um Gnade. Was bettelst du? Ich könnte dich prügeln. Oh, du Närrin, du! In Tangermünd zu winseln! Oh, wie verachte ich die Menschen, die dort wohnen. Oh, dies Geschmeiß, das nur vom Aase lebt. Verruchte Heuchler, Meineidschwörer, Ratsherrn, die Hüter einer Ordnung, die Verbrechen schützt. Ausräuchern sollte man dieses Rattenloch. Mit Pech und Schwefel wäre ich gleich dabei. Ja, diese Lunte wirf ich in die Mensche Scheune. Gäb Gott mir jetzt ein Zeichen. Hat Gott dir nicht den Wink gegeben, als dich dein Oheim mit dem Fuß in Seelen stieß? Ja, brennen soll's, wie Sodom und Gomorra brannte. Ich schwör's bei Gott, bei seinem Grimm und Zorn. So schlicht will Tangermünd ich machen, dass man's zusammenkehren kann mit einem Besen. Grete, wo willst du hin? Geh in Tangermünd, diesmal nicht umsonst. Ich tret mein ganzes Erbe an. So bleib, musst du bei Tag und Nacht drauf sinnen. Gott bürde dir nichts auf, was du nicht tragen kannst. Ich kenne einen anderen Gott. Das Leben liebt die reinen Menschen nicht. Ein böses Herz fährt besser als ein schwaches. Die Rache gab mir Gott zum Trost. So geh! In deinem Herzen ist kein Widerhall. Du bist voll Hass. Und darum ist die Welt voll Hass, denn du bist nur noch Tony Smilans böser Schatten. Die Brandstiftung Tangermündes. Es schlägt Glock 12. Zum Teufel, wo bleibt Tonnys? Die Lunden sind gedreht. Sollen wir hier ewig lauern? Dort kommt er schon. Ist alles fertig? Wir warten nur auf dich. Sprecht lauter nicht als nötig. Wo ist dein Weib? Sie ist voraus und legt das Feuer in die Minsche scheuen. So kommt. Wisst ihr Bescheid? Ich nehme Busekor sein Haus. Und ich das Kantorsche. Wohin soll ich mit meiner Lunte? Du halt dich links. Die Scheunerstraße ist dein Winkel. Auswendig weiß ich diesen Weg. Wo treffen wir uns wieder? In Bohlsdorf in der Scheune. Der schöne Wind. Die ganze Stadt wird wie ein Teerfass brennen. Wo wollt ihr hin? Komm mit. Wir wollen Tangermünde räuchern. Dies Mördernest ist reif. Ihr wollt die Geißel Tangermündes sein? Ihr Diebe ihr, ihr lichtscheues Gesindel. Nach Pest und Unheil stinkend fort, ihr Hunde! Die Lunden steckt in euer großes Maul und nicht in trockenes Gebälk und Sparren. Kommt, lasst ihn schreien. Er verpfeift uns nicht. Ans Minsche Haus legt Grete schon die Lunte. Verpfeift er uns, wird sie zuerst gefangen. Gottlose Hunde. Und ich kam zu spät. Was flammt der Mond nachts distelrot und leuchtet im Gewässer? Wer weiß, ob nicht an ihm der Tod wetzt grad sein Sensenmesser. Der Mond ist oft ein Wetzerstein und stört den Schlaf der Erde. Wer weiß, ob nicht in seinem Schein der Tod schon schirrt die Pferde. O Hungerjahr, o Betteljahr. Der Tod sucht fette Pfründe. Er pflügt das Land mit seiner Schar und zieht gen Tangermünde. Ein Feuer fährt zum Himmel rot. Es brennt in Dach und Sparren und vor den Toren steht der Tod und seine Pferde scharren. Die Glocke dröhnt die Bürger wach. Nun büßet eure Sünde. Der rote Hahn springt euch aufs Dach und frisst ganz Tangermünde. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, ich ersticke, der Rauch, Feuer, Feuer, Feuer, helft, helft ihr Leute, helft ihr Leute, der Wind, die Führung, Jesus Christ, die Kirche, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. O Himmel, wie es brennt. Die Erde wankt. In Rauch und Feuer schwimmt die Stadt hinweg. Es öffnet sich die Hölle. Merten, rette mich! Es ist ein böser Traum nur, den du siehst. Gott spricht dich los von aller Schuld. Komm jetzt, wir müssen eilen. Komm! Die Reiterei durchstreift den Stadtbusch schon. So komm, sonst ist zu spät. 2 knappe Stunden Wegs von hier weiß ich, ein einsames Gehöft, ich führe dich hin. Was starrst du so? Starr nicht ins Feuer! Komm! Du sollst nicht sterben, Merten. Rette dich! Und du? Ich werde sterben. Und ich will es, Merten. Nein, leben sollst du. Leben! Ich trug dich nicht aus Rauch und Feuer krachendem Gebälk, damit dich jetzt gemeine Hände foltern. Dies Bluten unterm Henker ist kein Tod! Halt! Halt! Wer bist du, Weib? Ich habe Tangermünd in Brand gesteckt. Der Teufel, bindet schnell das Weib! Lasst sie frei! Du Schuft, was willst du? Ich warf die Lunte in die Stadt! So schmeißt den Hund doch nieder! Bindet ihn! Der Prozess gegen Grete Minde. Verbrennt die Hexe! Nein, foltert sie! Spart den Prozess! An den Brandfall mit ihr! Was sonst denn das Feuer an Menschen, Vieh, Geld, Gold, Silber, Kramwaren, Viktualien, Bett und Leinwerk, auch anderen beweglichen und unbeweglichen Gütern erhaschet, ganz geschwinde in wenigen Stunden in einen Haufen geworfen, zermalmet und verzehret hat, ist bei 5 Tonnen Goldes wert, ganz jämmerlich in Staub und Schutt und Asche gelegt. Da kommt die Hex. Sie schwankt, noch folterbunt. Blutet, blutet an den nackten Füßen. Wie er sie blickt. Ihr Bürger, Ruhe jetzt, sonst lasse ich den Saal noch räumen. Die Angeklagte vor. So lest die Klage jetzt. Brandstiftung. Im Verein mit Mordgesellen. Wobei erschwerend ins Gewicht noch fällt, dass sie die Tat hat angestiftet. Sie warf die erste Lunte in die Minsche Scheune und schürte an die große Feuersbrunst, die Tangermünd zum Sterben brachte. Fall hin und beuge dich vor deinen Richtern, in Reue kniend, hör dein Urteil an. Werft sie zu Boden, holt das Spannbrett her. Willst du nicht knien, Weib, dann sollst du liegen. Nicht walte milde, doch erspart ihr die Tortur. Sie kommt gerade aus der Folterkammer, sie ist so elend, dass man fürchten muss. Sie bricht zusammen mitten im Verhör. So beuge dich. Sei nicht verstockten Herzens. Sag uns ein Wort der Reue jetzt. Ich will mein Recht. Dann beuge ich mich. Dein Recht? Dein Recht? Du stumpfe Hexenstirn. Weißt du nichts anderes hier zu sagen? Zum Teufel doch, was ist das für ein Recht, mit dem du ewig Huren gehst vor Gott, das Unheil stiftet, Häuser äschert, Menschen mordet? Verruchte du, du sprachst dir selber Recht. Für Tangermünde war es der Todesspruch. Knie nieder jetzt und beuge dich vor Gott. Die Hölle sitzt im Rat. Ich beug mich nicht. Solang dort oben Richter unter Richtern meineidig, bös, verleumderisch der Satan selber sitzt und Unheil brütet. Heinrich von Minde, der Erschein, ihn klag ich an. Er steig vom Richterstuhl, er beuge sich. Dann will auch ich bereuen. Dass ich nicht lach, du Lügenweib, du willst hier Kläger sein? Es geht um deinen Kopf. Drin scheinen fette Würmer schon zu wohnen, dass du den Kläger spielst. Ja, höhnt nur, höhnt. Vor dir stand Tonis Mailan hier. Der schwieg und kniff den frechen Mund zusammen. Der saubere Patron, dein Hurenkerl, der mich um 100 Gulden hat erpresst. Der Strauchdieb, Schwartenhals, der Straßenräuber, mit dessen Räuberbande du die Stadt verheert und eingeäschert hast. So sei verflucht der Tag, da du die Stadt betratest. Unrat im Maul und Feuer in den Händen. Verbrennt die Hexe. Das Hurenaas. An dem Pfahl mit ihr wird sie gleich tot. Fällt doch den Spruch. Was wartet ihr? Ihr Bürger, Ruhe jetzt. Wir fällen das Urteil. So beuge dich vor Gott und hör das Urteil an. Ich beuge mich. Doch Gott ist tot. Was schreist du, Zauberhure, da? Du leugnest Gott. Bist du ein Tier der Hölle? Sprich. Peitscht sie doch aus. Hob Heinrich Minde, als er schwor, nicht seine Hand zu Gott empor? Rief er nicht damals aus, die Hand soll mir verdorren, schwör ich jetzt falsch? Dann schwur er falsch. Gott aber schlug ihn nicht, denn Gott ist tot. Was sagt sie da? Die Hand, Mindes Hand, die heile Hand. Er hält sie unterm Tisch. Krank ist die Hand. Heinrich von Minde, heb die rechte Hand empor. Ja, ja, ja, ja. Zeigt uns die Hand. Die Hand, die Hand. Die rechte Hand. Was schreit ihr da? Ja, seid ihr toll? Ihr könnt es nicht. Zeigt uns die Hand. Er kann es nicht. Gott schlug die Hand. Gott hat gesprochen. Die Hand ist räudig. Ein Pesthauch weht mich an. Hier, meine Hand, mit der ich schwor, sie ist vom Feuer wund. Seht her, seht diesen wunden Klumpen an. Ich reiß die Binde ab, ich zeig die Hand. Bis auf den Knochen hat der Brand sie abgeschält. Der große Brand, der Tangermünde fraß. Ich schwör's. Schwört doch, ihr könnt nicht schwören mehr. Hört mich an. Der Ratsherr lügt. Wer bist du? Der Wundarzt, der die Hand kurieren sollte. Bös war die Hand, ehe Tangermünde brannte. Und keine Salbe und kein Balsam half. Gott hat gesprochen. Gott hat gesprochen. Gott hat gesprochen. Zerreißt sein Richterkleid. Bei dem Gehorsam, den ihr schuld seid, dem Hohen Rat, 3 Schritt vom Leibe mir. Ich zähle auf eure Unterstützung, Schöppen. Wer kann noch Anwalt hier in eurer Sache sein? Gerechter Gott, was soll daraus werden? So schützt mich doch, ihr Narren, da ich den Saal verlasse. Lasst ihn nicht gehen, den Schuft. Verhaftet ihn. Im Namen des Hohen Rats, Heinrich von Minde, ihr seid verhaftet. Ja, seid ihr toll. Rast euer Hirn, mich, einen Ratsherrn. Wählt einen neuen Rat. Das Volk soll wählen. Wählt einen neuen Rat. Das Volk soll wählen. Hinweg mit dem Patrizier. Ihr Bürger, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Helmreich, nur euer Ansehen kann noch alles retten. Helmreich, Helmreich, Helmreich soll sprechen. Helmreich, Helmreich, Helmreich soll sprechen. So hört ihr Bürger, Ruhe jetzt. Seid still. Ungern, ihr Bürger, bald ich dieses Amts. Wer möchte hier noch Richter sein? Die Stadt Sie war voll rechts. Nun ist sie eine Mördergrube. Meineidig hat ein Ratsherr das Gesetz verhöhnt, das Recht erwürgt und eines Weibes Rache über uns gebracht. Noch raucht der Schutt der Stadt. War Tangermünd nicht rein und heilig einst und eines deutschen Kaisers Residenz? Ich stehe hier allein für Tangermünde. Nicht macht mich eines Weibes Jammer schwach. Was auch geschehen, nicht wälzt es ab von ihr die Schuld, die größer ist als alles Unrecht, das man ihr angetan. Als Richter stehe ich hier, darf weder Milde noch Erbarmen in meinem strengen Urteil leuchten lassen. Gebläht von Hass, rachsüchtig ohne Maßen, warf dieses Weib die Lunte in die Stadt. Nach Rache schreit die Asche Tangermündes. Am jüngsten Tag kann sie nicht lauter schreien. Ich halt für rechtens Tod am Pfahl durch Feuer. Die Schöppen verlassen den Saal. Sie beraten sich. Seht, jetzt liegt sie am Boden wie tot. Weh, weh, das arme Weib. Sie kommen zurück. Stehen. Das Urteil. Der Spruch. Des Rats Beschluss. Das Todesurteil. So mag sie deswegen vor endlicher Tötung auf einem Wagen bis zu der Richtstätte umgeführet. Ihre fünf Finger an der rechten Hand, einer nach dem anderen mit glühenden Zangen abgezwacket. Nachmalen ihr Leib mit vier glühenden Zangen, nämlich in Brust und Arm gegriffen. Folglich mit eisernen Ketten auf einem erhabenen Pfahl angeschmiedet, lebendig geschmochet und also vom Leben zum Tode verrichtet werden. Von Rechts wegen urkundlich besiegelt den 13. Marti anno 1619. Hinrichtung. Der Frühwind streicht, das Dunkel weicht. Ich sitz im Kerker wach. Der letzte Stern am Himmel bleicht. O Welt, ich klag dir nach. Gott schickt sein schönes Morgenlicht. Es schwebt so kühl und tröstet nicht. Kein Spruch auf einem Leichenstein wird einst in Tangermünd zu deuten und zu lesen sein. Von Margarete Mint. Bald steht sie an dem Pfahl der Pein, die Asche gräbt den Namen ein. Die Kette klirrt, ich bin bereit und harre auf den Tod. Ich starre in die Ewigkeit, sehe Gottes Morgenrot. O Welt, was glänzt dein letzter Stern? Ich läg im steinigen Acker gern. Hey du, verschlaf dein Sterben nicht. Man stirbt nur einmal, drum soll man's nicht verschlafen. Ich kette dich los. Komm, Schola, komm, komm. Weißt du das Neueste, hä? Der Ratsherr hat sich selbst erhängt im Kerker heute Nacht, der Madensack. Dort kommt die Zauberhure. In einem Karren fährst du gleich mit ihr. Merten! Grete! Ich schmiede dich in Eisen ein. Ein jeder Schlag sei Not und Pein. Die Folterwunden glühen rot. Wir brennen eine Hexe tot. Ihr Knechte, rasch, seid mir zur Hand. Mit Pech und Schwefel heizt den Brand. In Sieden Teer das Holz getaucht. Die Lunte her, damit es raucht. Wie, meine Seele ist verdammt. Des Henkers Stroh am Holz schon flammt. Ich höre Tangermündes Fluch. Das Feuer ist mein Leichentuch. Wer rettet mich? Wer steht mir bei? Wer hört in meiner Seele Schrei? Du siebenfache Hexenbrut, du brachtest Tangermünd in Glut. Du schrei und heul nur marterwund, um Mitleid noch in letzter Stund. In Ketten hängst du, fest am Pfahl, und leidest jetzt des Feuers Qual. So schüre, Hölle, deine Glut, verbrenn mein sündig Fleisch und Blut. Ins Grauen stürze mich hinab und mach aus Asche mir das Grab. Des Satans Flamme riesig steigt, ihr blutig Haupt im Tod sich neigt. Zum Schmoken rasch noch Stroh herbei. Schrei, Hexe, deinen Sterbeschrei. Wie klingt das Sterbeglöcklein hell? Mein Puls schlägt wie der Klöppel schnell. Du letzter Gruß aus dieser Welt. Mein Hoffen ist auf dich gestellt. Du läutest endlich mich nach Haus. Vorbei die Not, vorbei der Graus. War nicht mein Leben größere Pein als dieser Tod im Feuerschein? Verruchte Hexe, die nicht schreit. Glimmt nicht ihr Haar? Glimmt nicht ihr Kleid? Schürt nicht mein Eisen gut und saust? Leckt nicht das Feuer hoch und braust? O Todesschmerz, ich fühl dich nicht. Ich sehe ein fremdes, schönes Licht. Die Flammen heben mich empor und tragen mich vor Gottes Tor. Dort steht ein Engel, flammenwild, auf Himmelswacht mit Schwert und Schild. Der tötet allen Erdenstreit. Die Himmelsjungfrau benedeit, sie winkt mir aus der Ewigkeit und zeigt mir Gottes Testament, das meinen armen Namen nennt. Margarete Minde. Hörspiel von Peter Huchel. Musik Peter Zwetkow. Grete Annette Zielenbach. Merten Christoph Zapatka. Tornis Hilmar Eichhorn. Der Fährmann und der Henker Ernst Jacobi. Heinrich von Minde Dieter Mann. Frau von Minde Gustl Halenke. Eine Magd Käthe Jänicke. Helmreich, Wolfgang Hinze. Bürgermeister, Klaus Piontek. In weiteren Rollen Wolfgang Winkler, Matthias Brenner, Jürgen Maurer, Siegfried Worch, Hans-Jörn Weber, Rainer Heise, Frank Sieke, Bert Franzke, Susanne Stein, Käthe Koch, Walter Jeckel, Gerd Gütschow und Peer-Uwe Teska. Musikaufnahme und Mischung Roland Seiler. Schnitt Steffen Brosig, Ton Dietmar Hagen, Regieassistenz Stanka Koseva, Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Norddeutschen Rundfunk und Deutschlandradio Berlin 1995.